himmlische Maßen. Der Reichen Gewinsel am Königstuhl erfüllt ein Rauschen und Brausen. Ungrimmig heran von der Bergeshöhe weicht Donau sein rasselndes Liedchen. Ganz leise schwankt es hin und her, geborgen am uralten Stamme. Das trauliche Lichtlein, wo Heiligtum am Fuße des dornigen Berges. Noch ragt das Kreuz in dem grünen Dom und kundet Erlösung der Liebe. Von Leiden und Schmerzen nach Werden nach, zu Troste der gläubigen Menschen. Zu Füßen des Bildes der Murmelfleiß, das wunderhaltige Brünlein. Als Volk des Lobpreisen der Schopfers Macht, sehr gnädig schützen das Güte. Die Utgard verlocken allen hin, aus Norden und Westen das Sturmen. Und rütet an Nebel verschlossenen Tor vor Bifrost gewaltigen Bogen. Und heulen das Nieder vor Königstuhl, versetzen und legen die Bäume. Die Eiche der Mühle im Tale, so halten am Berge die Arten der Richt. We'll be right back.